Der unnötige Blinddarm und der pummelige Dickdarm. Unser Blinddarm gilt als unnötiges Organ. Kein Arzt auf der ganzen Welt würde allerdings einem Patienten mit schlimmen Bauchschmerzen den Blinddarm rausnehmen. Der Blinddarm ist ein offiziell wichtiger Teil des Dickdarms. Das, was man Menschen rausoperiert, ist der sogenannte Wurmfortsatz, der unten am Blinddarm dranhängt. Er sieht noch nicht mal wie ein echtes Stück Darm aus, sondern eher wie ein unaufgeblasener Luftballon mit dem Clowns Tiereform. Kein Wunder, dass ihn da niemand ernst nimmt und ihn nach dem nächstgrößeren Darmteil benennt. So wie wenn man sagt, ich wohne in Frankfurt, obwohl man in Lorsbach lebt. Unser Wurmfortsatz ist nicht nur zu winzig, um sich mit Nahrungsbrei zu beschäftigen, er hängt auch noch an einer Stelle, zu der kaum Essen hinkommt. Der Dünndarm mündet ein Stück weiter oben seitlich in den Dickdarm und übergeht ihn damit einfach. Wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, das eher von unten zuschauen kann, was die Welt über es hinwegschiebt. Obwohl er weit von seinen Kollegen entfernt ist, gehört der Wurmfortsatz zum Immungewebe der Mandeln. Unser Dickdarm beschäftigt sich mit den Dingen, die im Dünndarm nicht aufgenommen werden können. Er ist die Heimat von Darmbakterien, die letzte Essensreste für uns zerlegen. Für diese Bakterien interessiert sich wiederum unser Immunsystem sehr. Der Wurmfortsatz sitzt also an einer vortrefflichen Stelle. Weit genug weg, um sich nicht mit dem ganzen Nahrungskram zu beschäftigen, aber nah genug dran, um sich alle fremden Mikroben anzuschauen. Während sich in den Wänden des Dickdarms große Lager mit Immunzellen befinden, besteht der Wurmfortsatz fast ausschließlich aus Immungewebe. Kommt hier ein schlechter Keim vorbei, ist er rundherum umzingelt. Das heißt allerdings auch, dass sich alles rundherum entzünden kann, 360 Grad Panorama sozusagen. Wenn der kleine Wurmfortsatz dabei stark anschwillt, wird es für ihn noch schwerer, die Keime aus sich herauszufegen. So kommt es zu den mehr als 100.000 Blinddarm-OPs, jedes Jahr allein in Deutschland. Das ist allerdings nicht der einzige Effekt. Wenn hier nur die Guten überleben und alles Gefährliche attackiert wird, heißt das im Umkehrschluss, in einem gesunden Wurmfortsatz sitzt eine sehr ausgewählte Sammlung an feinsten, hilfreichen Bakterien. Genau das ist das Ergebnis der Studien der amerikanischen Forscher William Parker und Randy Bollinger, die diese Theorie 2007 aufgestellt haben. Praktisch ist das beispielsweise nach einer kräftigen Runde Durchfall. Dann sind oft viele der typischen Darmbewohner weggefegt und es ist ein leichtes Spiel für neue Mikroben, die freie Fläche zu besiedeln. Diesen Job will man ungerne dem Zufall überlassen. Genau hier springt nach Parker und Bollinger das Team aus dem Wurmfortsatz ein und breitet sich schützend über den gesamten Dickdarm aus.